Lektion 10, Hörtext 2. Mein Motor zum Schreiben. Zu unserer heutigen Schulfunksendung Literatur näher betrachtet haben wir einen Autor eingeladen, der uns über die Arbeit eines Schriftstellers und die Probleme des Schreibens Auskunft geben soll. Es ist Stefan Eisner, Autor mehrerer Jugendbücher, Kurzgeschichten und Romane sowie eines Gedichtbandes. Guten Tag, Herr Eisner. Guten Tag. Erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal, wie Sie zum Schreiben gekommen sind. Ich habe vor mehr als 20 Jahren angefangen zu schreiben. Meine ersten Gedichte entstanden, als ich gerade 14 Jahre alt war. Die ersten wirklich ernsthaften Schreibversuche folgten dann einige Jahre später. Das Schreiben war für mich immer eine Möglichkeit, unsere komplizierte Welt besser zu verstehen. Oft scheint ja die Welt ein Puzzle zu sein. Viele Einzelteile, die nicht zusammenpassen. Beim Schreiben versuche ich, diese Einzelteile zu ordnen. Ich zeige meinen Lesern also eine Lösung für das Puzzle. Und die sind damit einverstanden? Die finden ihre Lösung richtig? Nicht unbedingt. Ich habe ja gesagt, ich zeige meinen Lesern eine Lösung für das Puzzle. Im Leben gibt es natürlich immer mehrere Lösungen. Als Autor mache ich meine Denkresultate, meine Meinungen und Ansichten öffentlich. Ich stelle sie zur Diskussion. Und ich wünsche mir eine lebhafte Diskussion, einen produktiven Streit mit meinen Lesern. Das ist meine Motivation, mein Motor zum Schreiben. In Ihren Büchern und Artikeln beschäftigen Sie sich oft mit Menschen, die in unserer Gesellschaft große Schwierigkeiten haben, mit den Schattenseiten der Wohlstandsgesellschaft, mit Drogen, Arbeitslosigkeit, Umweltkatastrophen. Wollen Sie durch Ihr Schreiben die Gesellschaft verändern? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, immer wieder über gesellschaftliche Probleme zu informieren. Und natürlich möchte ich möglichst viele meiner Leser zum Nachdenken und Umdenken anregen. Aber ich weiß, dass Literatur, und zwar ganz egal welche Art von Literatur, die Gesellschaft nicht grundlegend verändern kann. Und ich bin der Meinung, dass Bücher nicht nur informieren, sondern auch unterhalten sollen. Wenn das Lesen keinen Spaß macht, dann wird jedes Thema uninteressant. Ich glaube, Lachen bringt das Hirn in Bewegung. Der Beruf des Autors ist für viele Leute etwas Geheimnisvolles. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Die Leute meinen, Schriftsteller hätten viel freie Zeit und würden nur dann arbeiten, wenn sie gute Ideen haben. Das ist natürlich Unsinn. Die Autoren, die vom Schreiben leben, müssen hart arbeiten und müssen mehr schreiben, als sie wollen. Ich versuche, regelmäßig zu arbeiten, aber es gelingt mir nicht immer. Am Vormittag und am späten Abend sitze ich meistens an meinem Schreibtisch. Ich bin ein Nachtmensch und habe viele meiner Bücher spät abends oder nachts geschrieben. Da habe ich die meiste Ruhe und kann mich am besten konzentrieren. Am Nachmittag mache ich die Alltagsarbeit eines Autors. Briefe lesen und beantworten, Telefonate mit Zeitungen und Buchverlagen, viel Kleinkram. Und oft bin ich natürlich unterwegs, bei Lesungen, Diskussionen oder auf der Suche nach neuen Themen, interessanten Menschen, neuem Stoff. Vielen Dank, Stefan Eisner, für diese interessanten Auskünfte. Sie arbeiten ja gerade an einem neuen Buch mit dem Titel »Hier Auskunft, bitte warten«. Vielleicht können Sie uns ja zum Abschluss noch etwas daraus vorlesen. Gerne. Einen Moment bitte.